tief. Und wir wandern durch die schöne Welt, froh und frei, wie's uns gefällt. Und dann wird gelacht. Dann ist es aus, wenn dann geht.